Ein wichtiger Teil der We Fight Back-Sendungen waren politische Hörspiele, die sich mit der nationalsozialistischen Aggression in Europa und mit der vermeintlichen Attraktivität Hitlers in deutsch-amerikanischen Kreisen auseinandersetzten. In Peter Martin Lampels Hörspiel Willi der Ausreißer ist es ein junger Deutsch-Amerikaner, den die Sehnsucht nach Hitler-Deutschland umtreibt. Eine ähnliche Thematik hatte die Hörspielreihe Die Schulzes in Yorkville, die vom selben Autor stammt. Peter Martin Lampel hatte in der Weimarer Republik für so manchen Theaterskandal gesorgt. Sein Stück über die geheime Aufrüstung der Reichswehr war 1929 sofort nach der Uraufführung verboten worden. Lampel hatte Deutschland 1936 verlassen und war über verschiedene Länder 1939 in die USA gekommen, 2 Jahre vor Walter Mehring, der in Berlin Texte für die großen Kabaretts geschrieben hatte und als bekannter Gegner der Nationalsozialisten noch in der Nacht des Reichstagsbrands nach Paris geflohen war. Mehring schrieb für We Fight Back sein Hörspiel Der Freiheitssender, das von einem Untergrundsender in dem von Deutschen besetzten Norwegen handelt. Achtung! Achtung! Hier spricht der Reichssender Deutschland für Norwegen. Im Namen des deutschen Reichsstatthalters Vidkun Quisling wird nochmals bekannt gegeben. Auf den Besitz von Kurzwellenradioapparaten steht die Todesstrafe. Im Gebiete von Hardanger ist wiederum ein sogenannter Freiheitssender tätig. Auf die Ermittlung dieses Lügensenders ist eine Belohnung von 10.000 Reichsmark ausgesetzt. Zweckdienliche Angaben sind zu richten. Freunde der Freiheit, hier spricht der norwegische Freiheitssender. Auf unsere Köpfe hat der Gestapo-Henker Willi Krause eine Belohnung von 10.000 Reichsmark gesetzt. Wir setzen als Belohnung auf den Kopf Willi Krauses die Freiheit Norwegen. Wir warnen vor dem Quisling-Verräter Olaf Knudsen, der im Solde des Gestapo-Henkers Krause arbeitet. Heil Hitler! Melde mich zur Stelle, Herr Obersturmbannführer Krause. Am Donnerwetter, wo stecken Sie, Knudsen? Ich habe gesagt, pünktlich 9 Uhr. Jetzt ist es 9.05 Uhr. Ich war Skifahren. Skifahren? Ja, glauben Sie, Sie werden von der deutschen Reichsregierung bezahlt, um Wintersport zu treiben? Sie norwegischer Untermensch! Verzeihung, ich bin voll Arier und voll German. Ein Vollidiot sind Sie. Der verdammte Freiheitssender hat schon wieder gefunkt. Und Sie gehen Skifahren. Ich war auf einer Spur. Auf einer weiblichen Spur, was? Es ist uns bekannt, dass Sie Weiber nachspüren. Ich habe mich verlobt. Gratuliere. Mit einer gewissen Ingrid Thorbeck, Tochter des Lehnsmanns von Lofthus, nicht wahr? Sie sehen, ich weiß, mit wem Sie umgehen. Für uns gibt es kein Privatleben. Jawohl. Ich habe mich mit Ingrid Thorbeck verlobt. Im Berufsinteresse. Wieso? Hat das Frauenzimmer Beziehungen zur Untergrundbewegung? Jeder Norweger, der kein Nazi ist, hat Beziehungen zur Untergrundbewegung. So? Und weiß Ihre Braut was über den Freiheitssender? Vielleicht. Ich muss erst Ihr Zutrauen gewinnen, um Sie auszuhorchen. Hören Sie mal, Knudsen. Es sind 10.000 Mark auf den Freiheitssender gesetzt. Kürzen wir das Verfahren ab. Bringen Sie das Mädel her. Ich werde Sie mal selbst ins Gebet nehmen. Ihnen fürchte ich, wird sie nichts sagen. Ich kenne meine Landsleute. Sie unterschätzen die Wirksamkeit unserer Verhöre. Sie unterschätzen die Norweger, Herr Obersturmbannführer. Ich muss vorsichtig sein. Ich bin den Leuten schon verdächtig. Meine Braut kennt mich als Minenarbeiter Erik Eriksson. Ich kann sie nur heimlich treffen. Ausgezeichnet. Beim nächsten heimlichen Treffen bin ich dabei. Morgen ist Sonntag. Ingrid kommt zur Andacht nach Lofthus. In der Kirche kann ich ein Rendezvous vereinbaren. Für morgen. Sonntagnacht, 11 Uhr im Bootshaus. 1 Meile westlich von Lofthus. Heil Hitler. Heil Hitler.